Kundgabe 5304. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.01.1952. Gott stellt Anforderungen, gibt aber auch alle Mittel zur Seligwerdung. Der die Welt erschaffen hat, der sichert auch ihr Bestehen, solange es nötig ist. Der euch Menschen erschaffen hat, wird auch dafür sorgen, dass ihr erhaltet, was ihr benötigt. Denn er schuf euch um eines Zweckes willen, wie auch die gesamte irdische Schöpfung erstanden ist, um eines Zweckes willen. Das verirrte Geistige zurückzuführen auf den rechten Weg, damit es zum Ziel gelange, zur Wiedervereinigung mit dem Schöpfer und Vater von Ewigkeit, von dem es einst seinen Ausgang nahm. Hat er nun alle Dinge deswegen erschaffen, hat er euch Menschen das Leben gegeben, um zu seinem Ziel zu gelangen, so wird er auch alles tun, was zur Erhaltung des Menschen wie auch der Schöpfungswerke erforderlich ist. Er wird euch Menschen versehen mit Kraft. Er wird euch in den Stand setzen, die Aufgabe zu erfüllen, die zum Ziel führt. Doch das müsstet ihr Menschen glauben, dass ihr eine Aufgabe habt, solange ihr auf Erden weilet, und euch ernsthaft fragen, ob ihr dieser Aufgabe entsprechend lebet, ob ihr euch die Erfüllung der Aufgabe angelegen sein lasset. Ihr könnet niemals einwenden, dass ihr gehindert werdet, dass euch die Mittel fehlen, dass ihr unfähig seid zu leisten, was von euch verlangt wird. Denn der, der an euch Anforderungen stellt, zwecks Seligwerdung, der gibt euch auch alles, damit ihr seinen Anforderungen nachkommen könnet. Er hat euch den Verstand gegeben, Lebenskraft und freien Willen und als wichtigste Ergänzung unbeschränkte Zufuhr von Gnade, Kraft derer ihr alles könnet, was ihr wollet. Nichts braucht euch zu mangeln, so es euch nur ernst ist darum, den Willen dessen zu erfüllen, der euch ins Leben rief. Und er gibt euch noch viel mehr, so ihr selbst ihn angehet, denn seine Liebe zu euch ist unbegrenzt und will alles, was eurer Seligwerdung dienet. Ihr brauchet nur zu wollen, dann kann seine Liebe unentwegt tätig sein an euch. Dann kann seine Weisheit und Allmacht wirken in und um euch. Und mit seiner Gnade wird er euch überschütten, damit ihr euer Ziel erreichen könnet. Ihr brauchet nicht zu sorgen um euer irdisches Leben, denn er erhält es, so ihr nur des geistigen Lebens gedenket. Ihr könnet alles ihm überlassen, denn er regelt euren Erdenlauf, er ebnet euch alle Wege, denn er ist mächtig, weise und überaus liebevoll, und er fügt alles so, wie es gut ist für euch. Er ist wie ein Vater besorgt um seine Kinder und wird es nie zulassen, dass ihnen ein Leid geschehe, so wie sie sich vertrauensvoll ihm und seiner Führung überlassen. Doch niemals wird er entgegen eurem Willen auf euch einwirken. Darum schenket ihm euren Willen. Unterstellet euch ihm, der euch erschaffen hat, um eines Zweckes willen. Glaubet nicht, dass ihr allein aus eigener Kraft dieses euer Erdenleben erhalten könnet, sondern erkennet und unterwerfet euch ihm, der euer Schöpfer und Vater ist, von Ewigkeit. Gebet euch ihm zu eigen, und ihr werdet wahrlich mit eurer Hingabe alles erreichen. Ihr werdet dadurch wieder in euer Urverhältnis eingehen und Sinn und Zweck der materiellen Schöpfung und eures Erdenlebens als Mensch wird erfüllt sein. Ihr werdet wieder sein, was ihr waret, zu Anbeginn. Licht und Kraft erfüllte Wesen, die unbeschreiblich selig sind. Amen.